Von den Wohltaten, erstes Buch, 4-9. 4. Doch damit ich nicht selbst tue, was ich tadle, so will ich alle derlei Dinge gehen lassen, die so sehr nicht zur Sache gehören, dass sie dieselbe gar nicht einmal berühren. Nur nimm du mich in Schutz, wenn man mir zum Vorwurfe machen will, dass ich den Chrysippus zur Ordnung verweise, der freilich allerdings ein großer Mann ist, aber eben ein Grieche, dessen allzu große Spitzfindigkeit abprallt und sich oft gegen ihn selbst wendet. Auch wenn man denkt, es sei etwas daran, so gibt es einen Stich, aber kein Loch. Wozu soll aber solche Spitzfindigkeit? Von der Wohltätigkeit sollte die Rede sein, und eine Sache, die die menschliche Gesellschaft hauptsächlich zusammenhält, geregelt werden. Eine Lebensregel ist aufzustellen, dass man sich nicht unter dem Scheine der Milde in einer unüberlegten Willfährigkeit gefalle, dass nicht die Freigebigkeit, die weder mangeln noch übertrieben sein darf, gerade unter dieser Vorsicht leide, indem sie dadurch in Schranken gehalten wird. Lehren muß man die Leute, gerne anzunehmen, gerne zu erstatten und sie zu einem großen Wettstreite veranlassen, dass sie es in Tat und Gesinnung denen, welchen sie verbunden sind, nicht nur gleich, sondern zuvor tun, weil der Dank erstatten soll, nichts leistet, wenn er nicht mehr tut. Die einen muß man lehren, nichts aufzurechnen, die andern für mehr sich verbindlich zu fühlen. Zu diesem edlen Wettstreite, Wohltaten durch Wohltaten zu überbieten, ermuntert uns Chrysippus von der Seite, daß er sagt, weil die Grazien Jupiters Töchter seien, so sei zu besorgen, es möchte ein undankbares Betragen, ein Frevel wider die Gottheit sein und eine Versündigung an diesen so schönen Kindern. Lehre du mich doch lieber etwas solches, wodurch ich wohltätiger und gegen die, so sich wohl um mich verdient machen, dankbarer werde, wodurch die Herzen der verbindlich Machenden und der verbindlich Gemachten wetteifern, dass die, so etwas geleistet haben, vergesslich werden, das Gedächtnis der zum Danke Verpflichteten aber sich nichts entfallen lasse. Jene Spielereien aber lasse man den Poeten, deren Zweck ist, die Ohren zu vergnügen und ein nettes Märlein zusammenzustoppeln. Will man aber die Gesinnung veredeln und machen, daß der Mensch sich auf den Menschen verlassen kann und das Andenken an Wohltaten in die Menschenherzen hineinzubringen, so rede man mit Ernst und behandle die Sache mit Nachdruck. Es wäre denn, daß man meinte, durch gehaltloses und märchenhaftes Gerede und Beweise, die für alte Weiber taugen, lasse sich das Allerverderblichste verhindern, daß man Wohltaten aus der Schuldenliste ausstreicht. 5. Allein, gleich wie ich das Unwesentliche nur obenhin berühren darf, so muß ich andererseits ausführlich dartun, das Erste, was zu lernen ist, sei das, was man für eine empfangene Wohltat schuldig sei. Es sagt nämlich der eine, er sei einem Schuldner für ein Geld, das er bekam, der andere für das Konsulat, der dritte für eine Priesterstelle, der vierte für eine Provinz. Allein das ist das Äußerliche an dem, wodurch sich einer um uns verdient machte, nicht das Verdienst, das er sich erworben. Es lässt sich die Wohltat nicht mit der Hand greifen, um das Innere handelt sich's. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem Materiellen der Wohltat und zwischen der Wohltat selbst. Darum ist nicht das Gold und nicht das Silber und nichts, was man von den Angehörigen bekommt, sondern nur des Gebers Gesinnung die Wohltat. Die Unverständigen freilich halten nur das dafür, was in die Augen fällt und was sich geben oder besitzen lässt. Dagegen schlagen sie das für etwas Unbedeutendes an, was eigentlich an der Sache teuer und wert ist, was wir mit Händen greifen, was wir sehen, woran unsere Begierde hängt, ist hinfällig. Das kann uns durchs Schicksal oder durch Gewalt entrissen werden. Die Wohltat aber bleibt, wenn auch verloren geht, was man geschenkt erhielt. Es ist das Edle an der Handlung, was keine Gewalt zunichte macht. Ich habe einen Freund von den Seeräubern losgekauft. Diesen hat ein anderer Feind ergriffen und ins Gefängnis gesteckt. Damit hat er aber nicht mein Wohltun, sondern den Nutzen von meinem Wohltun hinweggenommen. Ich habe einem seine Kinder aus dem Schiffbruche gerissen oder aus Feuerflammen und sie ihm wiedergegeben. Dieser hat ihm eine Krankheit oder ein eintretender Unfall genommen. Dennoch bleibt auch ohne sie, was ihm in ihnen geschenkt ward. So ist alles, was mit Unrecht den Namen einer Wohltat führt, nur ein Dienst, durch den sich die wohlwollende Gesinnung kundtut. Es verhält sich auch bei andern Dingen so, dass anderswo das Äußerliche der Sache ist, anderswo die Sache selbst. Der Feldherr beschenkt einen mit Halsketten, mit der Mauerkrone und mit der Bürgerkrone. Was hat die Krone an und für sich Wertes, was die Prätexta, was die Phasen, was das Tribunal und der Triumph wagen? Ehre ist das alles nicht, sondern Ehrenzeichen. So ist das, was in die Augen fällt, nicht die Wohltat, sondern die Spur und das Kennzeichen der wohltätigen Handlung. 6. Was ist also Wohltat, eine wohlwollende Handlung, welche Freude macht und durchs Geben Freude genießt, von innen angetrieben zu dem, was sie tut, und aus freiem Willen dazu bereit? Darum kommt es nicht darauf an, was man tut oder gibt, sondern mit welcher Gesinnung, weil die Wohltat nicht in dem besteht, was getan oder gegeben wird, sondern in der Gesinnung dessen, der etwas gibt oder tut. Dass hier sehr zu unterscheiden ist, kann man schon daraus erkennen, dass das Wohltun in jedem Falle etwas Gutes ist, dass aber, was getan oder gegeben wird, weder ein Gut noch ein Übel. Die Gesinnung ist's, die das Kleine erhebt, dem Unansehnlichen einen Glanz gibt, Großes und Wertgehaltenes herabwürdigt. Das, wonach man verlangt, ist an sich und seiner Natur nach weder ein Gut noch ein Übel. Es kommt darauf an, was jenes Herrschende daraus macht, von dem alles seine Gestaltung erhält. Also, was man auszahlt oder gibt, ist nicht die Wohltat selbst, so wie auch nicht durch die Opfertiere, mögen sie noch so fett sein und Hörner und Stirne vergoldet, die Götter geehrt werden, sondern durch die fromme und rechtschaffene Gesinnung ihrer Verehrer. Freilich beweisen die Guten auch durch Mehl und Opferbrei ihre Religiosität, dagegen sind aber auch die Schlechten nicht von unheiligem Sinne frei, wenn sie schon die Altäre mit reichlichem Blute besprengen. 7. Wäre bei Wohltaten die Gabe das Wesentliche, nicht aber der Wille, wohlzutun, so wären sie um so größer, je bedeutender das ist, was man bekommt. Das ist aber nicht so. Bisweilen verbindet uns ja derjenige mehr, der uns etwas Unbedeutendes auf eine großmütige Weise gab, der es durch seine Gesinnung königlichen Schätzen gleichmachte, der eine kleine Gabe darbrachte, aber mit freudigem Herzen, der seiner eigenen Armut vergaß, indem er nur auf die meinige schaute, der nicht nur willig war, mir zu helfen, sondern voll Begierde, dem es war, als empfange er eine Wohltat, indem er sie gab, der gegeben hat, als bekäme er's wieder und es zurück empfängt, als hätte er's nicht gegeben, der Gelegenheit, wo er dienen könnte, zuvorkam und sie aufsuchte. Dagegen bringen Wohltaten, wie ich oben anführte, keinen Dank, mögen sie nach Wert und Aussehen auch noch so groß scheinen, wenn sie von dem Gebenden entweder mit harter Mühe herausgebracht oder nur weggeschleudert werden, und weit mehr Wert hat dasjenige, was aus bereitwilliger als was aus voller Hand gespendet wird. Mag es auch wenig sein, was einer mir mitteilte. Er konnte eben nicht reichlicher. Ein anderer mag wohl etwas Bedeutendes gegeben haben, aber er hat erst Bedenklichkeiten und Aufschub gemacht. Er hat beim Geben einen Seufzer ausgestoßen, oder er hat sich hochmütig, großtuerig dabei gezeigt. Es war ihm nicht darum zu tun, dem lieb zu werden, dem er gab. Er hat seinem Ehrgeize gedient, nicht mir. 8. Als dem Sokrates manche allerlei brachten, jeder nach seinen Umständen, da sprach ein armer Schüler, es war Aeschines, ich kann nichts auftreiben, daß ich es dir zu geben für wert halten könnte, und in dieser Hinsicht allein ist mir meine Armut fühlbar. Darum schenke ich dir das Einzige, was ich habe, mich selbst. Mit dieser geringen Gabe bitte ich, nimm Vorlieb und bedenke, daß die andern, wenn sie dir schon viel gaben, doch mehr für sich behalten haben. Dem erwiderte Sokrates, warum sollte es nicht eine große Gabe sein, die du mir darbringst? Du müsstest nur etwa wenig von dir selbst halten. Nun, so soll mir's angelegen sein, dich dir selbst besser wiederzugeben, als ich dich bekommen habe. So hat es Aeschines mit seiner Gabe dem Alcibiades, dessen Gesinnung so groß war als seine Reichtümer und all der großartigen Freigebigkeit der reichen Jünglinge, doch zuvor getan. 9. Du siehst daraus, wie auch unter bedrängten Verhältnissen der Geist Mittel findet für die Bereitwilligkeit im Geben. Es ist mir, als hätte er gesagt, was hast du damit ausgerichtet, o Schicksal, dass du mich zur Armut bestimmtest? Ich kann diesem Manne dennoch ein würdiges Geschenk ausmitteln, und weil ich's von deinen nicht kann, so will ich's von dem geben, was mein ist. Und denke nur nicht, er sei sich selbst nichts wert gewesen, er, der sich zum Preise von sich selbst machte. Der hochsinnige Jüngling wußte es anzugreifen, daß er sich den Sokrates zu eigen machte. Man muß nicht darauf sehen, wie hoch dies oder jenes anzuschlagen sei, sondern was der Geber wert ist. Es ist ein schlauer Kopf, der denen, die sich unmäßige Forderungen erlauben, keine Schwierigkeiten macht und ihre unverschämten Erwartungen nährt, ohne im Sinne zu haben, solchen wirklich Unterstützung zukommen zu lassen. Aber noch heilloser, dünkt mir, ist derjenige, der sie hart anfährt, ein finsteres Gesicht macht, aber, um sich beneiden zu lassen, seine Glücksschätze vor ihnen auftut. Denn sie machen dem Glücklichen den Hof und geben ihm den Fluch, und ob sie es wohl, wenn sie in der Lage wären, gerade auch so machen würden wie er, so hassen sie ihn doch, dass er's so macht. Ein fremdes Eheband und erst nicht einmal insgeheim, sondern öffentlich schändend, überlassen sie ihre Weiber andern. Man ist ein Mensch ohne Bildung, ohne Ton, ohne feine Sitten. Man gilt für eine Partie, die jedes alte Weib verschmähen würde, wenn man es nicht zugibt, dass die Frau in der Sänfte offen dasitze und sie vor den Augen alles Volkes überall zur Schau sich herumtragen lasse. Wenn von einem Manne nicht bekannt ist, daß er seine eigene Buhlerin halte oder dem Weibe eines andern jährliche Summen weihe, so nennt ihn jedes alte Weib einen gemeinen Kerl, einen Hurenjäger und Mägdebuben. So ist's denn die ehrenvollste Art, sich in Heiratsverträge einzulassen, daß man die Ehe bricht. Und da man darin eins ist, vom Ehebunde losgesagt, wie ledigen Standes zu leben, so nimmt niemand ein Weib, ohne sie ihrem Manne genommen zu haben. Jetzt ist's so, man verschleudert in die Wette, was man an sich gerafft, und sucht, das Verschleuderte mit räuberischer Habsucht wiederzugewinnen. Man verachtet die Armut anderer, und selbst arm zu sein, fürchtet man Ärger als jedes andere Übel. Den Frieden stört man durch Gewalttätigkeiten und drückt die Schwächeren durch Gewalt und Schreckmittel. Dass dann Provinzen ausgeplündert und der feile Gerichtsstuhl vor den Ohren der Parteien im Aufstreiche verkauft und einem andern zugeschlagen wird, kann nicht befremden. Denn was man kaufen kann, zu verkaufen, ist ja in der ganzen Welt rechtens.